Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Meine Ohren, die sausen und brausen Tag und Nacht fort. Ich kann sagen, ich bringe mein Leben Elend zu. Seit 2 Jahren fast meide ich alle Gesellschaften, weil es mir nun nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin taub. So schreibt Ludwig van Beethoven im Herbst des Jahres 1801 an seinen Jugendfreund Franz Gerhard Wegeler nach Bonn. Zur selben Zeit arbeitet er an dieser Musik, seiner zweiten Sinfonie. Der schreckliche Zustand der beginnenden Ertaubung. In Beethovens Musik hinterlässt er zu dieser Zeit, beim 30-Jährigen, keine Spuren. Das ist auch nicht verwunderlich. Sieht man von der Gesundheit ab, geht es Beethoven gut in Wien. An sein ursprüngliches Vorhaben denkt er nicht mehr. Eigentlich hat ihn Kurfürst Maximilian Franz, Erzbischof von Köln und Fürstbischof von Münster mit Sitz in Bonn, nur zum Studieren nach Wien geschickt. Mit vollen Bezügen als Bonner Hoforganist. Bei Joseph Haydn, dem größten Komponisten seiner Zeit, soll er sich den letzten Schliff holen, dann zurückkehren nach Bonn, um dort dem Hof des Kurfürsten Glanz zu verleihen. Aber es kommt ganz anders. Der Unterricht bei Haydn wird zu einem ziemlichen Fiasko. Der Schüler findet den Lehrer zopfig und der Lehrer ist schon gar nicht zufrieden mit dem eigenwilligen Schüler. Schnell macht sich Beethoven selbstständig, fasst Fuß in Wien. Den Kurfürsten haben inzwischen französische Revolutionstruppen aus Bonn vertrieben. Auch er ist in Wien gelandet und kann die Karriere seines ehemaligen Hoforganisten beobachten. Und die verläuft steil. Schon bald nach seiner Ankunft wird Beethoven Hauspianist des Fürsten Lichnowsky. Er lebt im Palast seines Gönners, hat Zeit zum Komponieren. Zu den Konzerten, die regelmäßig am Freitagvormittag stattfinden, kommt der Wiener Adel. Beethoven erhält erste Aufträge. Vom Grafen Apponi zum Beispiel. Thank you. Im Haus Lichnowsky schreibt Beethoven dieses Streichquintett. Der Fürst tritt gewiss nicht als Herr auf, behandelt den jungen Komponisten als Gast und Freund, nicht wie einen Angestellten. Aber manche Aufgaben kann er ihm nicht ersparen. Nun soll ich täglich um 3:30 Uhr zu Hause sein, mich etwas besser anziehen, für den Bart sorgen und so weiter. Das halte ich nicht aus. Eine charakteristische Reaktion. Beethoven, der nach seiner Tätigkeit am Bonner Hof keine feste Stelle mehr annimmt, ist von den Wiener Adligen abhängig. Aber ihre Standesvorrechte und Privilegien sind ihm verhasst. Er verlachte ihre hochfahrenden Vorurteile samt und sonders und machte sich aus einer Fürstin so wenig wie aus einer Bürgersfrau. So erinnert sich an Cecile Cherubini, die Frau des Komponisten, den Beethoven von allen Zeitgenossen am höchsten schätzt. Und Goethe, ihn erkennt Beethoven als gleichberechtigt unter den Großen der Welt an. Goethe hält im Jahr 1812 fest: Er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar gar nicht Unrecht hat, wenn sie die ganze Welt detestabel findet, aber sie freilich dadurch weder für sich noch für andere genussreicher macht. Beethoven ist inzwischen nahezu taub geworden. Als Pianist spielt er 1814 zum letzten Mal öffentlich. Seine Auftritte als Dirigent führen zu Katastrophen. Eine davon hat Beethovens langjähriger Adlatus Anton Schindler bei einer Fidelio-Aufführung erlebt. Schon bei der ersten Nummer, im Duett zwischen Marceline und Jacchino, zeigte sich, dass Beethoven von dem, was auf der Bühne vorgeht, nichts höre. Ich habe zum Weiden dich gefällt, verstehst du? Bei der Stelle, wo das Pochen am Tore des Gefängnishofes vernehmbar wird, fiel alles auseinander. Wie, in welcher Weise es aber ihn zu erkennen geben? Keiner wollte das betrübende Wort aussprechen. Es geht nicht. Entferne dich, du unglücklicher Mann. Eine schreckliche Situation für einen Musiker, für den Dirigenten und Pianisten Beethoven. Und doch noch schlimmer für den Menschen. Hellsichtig erkennt Goethe? Sehr zu entschuldigen ist er, da ihn sein Gehör verlässt, das vielleicht dem musikalischen Teil seines Wesens weniger als dem geselligen schadet. Er, der ohnehin lakonischer Natur ist, wird es nun doppelt durch diesen Mangel. Beethoven ist misstrauisch geworden gegenüber jedermann. Am schlimmsten trifft es seine Diener, seine Haushälterinnen und Küchenmägde. Im Abstand von Wochen, manchmal von Tagen, werden sie eingestellt und entlassen. Beethoven hält das in seinen Tagebüchern exakt fest. Am 19. Mai die Küchenmagd ausgetreten. Am 30. Mai die Frau eingetreten. Am 1. Juli die Küchenmagd eingetreten. Am 28. Juli abends ist die Küchenmagd entflohen. Am 30. Juli ist die Frau von Unterdöbling eingetreten. Und so weiter. Am 28. Die Nachwelt mag da komische Züge entdecken. Beethoven leidet unter diesen Verhältnissen alle Tage. Saubere Wirtschaft. Alles davongelaufen. Und ich habe seit gestern Mittag nichts gegessen. Mehr und mehr ist Beethoven zum Außenseiter und Sonderling geworden. Die Wiener staunen über die skurrile Figur, die vornübergebeugt, den Hut auf dem Hinterkopf balancierend, vor sich hin brummend durch die Gassen stürmt. Aber sie kennen sein Schicksal, wissen um seine Bedeutung und verzeihen ihm sogar, wenn er schimpft: Vom Kaiser bis auf den Schuhputzer sind alle Wiener nichts wert. Weit über 30 verschiedene Wohnungen bezieht Beethoven im Lauf der Jahre. Ein französischer Offizier, der ihn während der Besetzung Wiens durch napoleonische Truppen im Jahr 1809 besucht, notiert erschüttert: Wasserlachen bedeckten den Boden. Ein ziemlich alter Flügel, auf dem der Staub mit Blättern vollgeschriebener und gedruckter Noten um den Platz stritt. Darunter, ich übertreibe nichts, ein noch nicht geleertes, diskretes Gefäß. Die Stühle waren mit Kleidungsstücken und Tellern voller Reste vom Abendessen des vorhergehenden Tages bedeckt. Anton Schindler, der Beethoven wie kaum ein Zweiter kennt, sieht die Ursachen dieser Misere. Zu große Reizbarkeit, Misstrauen, ferner die Unmöglichkeit, sich mittels der Sprache mit den Leuten zu verständigen. Die zu große Reizbarkeit, von der Schindler spricht, schont niemanden, nicht die Dienstboten, die Freunde nicht und auch nicht die Gönner. Zudem handelt sich Beethoven einen bedenklichen politischen Ruf ein. Baron Trimont hat dies in Wien beobachtet. Am kaiserlichen Hof hielt man ihn für einen Republikaner. Beethoven gerät in einer Welt des Umbruchs, in den Jahrzehnten nach der Französischen Revolution, in den Ruch des Revolutionärs. Tatsächlich bleiben die Ideale der Revolution bis zuletzt seine ethische Richtschnur. Da muss man schon verstehen, dass der kaiserliche Hof nicht zu Beethovens glühenden Verehrern zählt. Kaiser Franz wollte von Beethovens Musik nichts wissen. Weit davon entfernt, ihn zu protegieren, wohnte deshalb auch der Hof niemals der Aufführung eines seiner Werke bei. So berichtet ein Zeitgenosse. Der Wiener Adel dagegen reagiert ganz anders auf Beethovens schlechten politischen Ruf, nämlich überhaupt nicht. Erzherzog Rudolf, der Bruder des Kaisers, gehört sogar zu seinen wichtigsten Gönnern. Er wird durch Beethovens Unterricht zu einem ausgezeichneten Pianisten. Über lange Jahre ist er sein einziger Kompositionsschüler. Ihm widmet Beethoven große Werke. Das vierte Klavierkonzert ist eines der Werke, die Beethoven dem Erzherzog widmet. Aber sogar Rudolf trifft Beethovens Reizbarkeit. Des Lehrers Verstimmungen und üble Launen haben in späteren Jahren selbst den kaiserlichen Zögling und vornehmsten seiner Gönner nicht verschont. Trotzdem bleiben Rudolf und viele andere Wiener Adlige Beethovens Mäzene. Sie nehmen Widmungen an und honorieren sie mit Gegengaben. Der Adel greift auch ein, als Beethoven sich im Jahr 1809 mit dem Gedanken trägt, ein Angebot aus dem Königreich Westfalen anzunehmen. Dort herrscht seit 1804 Napoleons jüngster Bruder. Welch eine Stelle für den Republikaner Beethoven! Kapellmeister ausgerechnet am Hof des vom verachteten Kaiser eingesetzten Jérôme Bonaparte. Aber zum Wechsel in das Reich des König Lustig kommt es nicht. Der Erzherzog und zwei weitere Adlige sichern Beethoven eine überaus großzügige Rente zu, auf Lebenszeit, und mit der einzigen Verpflichtung, in Wien zu bleiben. Diese Rente wird zwar durch verschiedene Umstände im Lauf der Jahre geschmälert, echte Geldsorgen hat Beethoven dennoch nicht. Aufführungen seiner Werke während des Wiener Kongresses werden zu Triumphen. Die Stimmung der nahezu aus 6000 Zuhörern bestehenden Versammlung, aber auch die in der großen Schar der im Orchester und im Chor Mitwirkenden, lässt sich nicht beschreiben. Die ehrfurchtsvolle Zurückhaltung von jedem lauten Beifallszeichen verlieh dem Ganzen den Charakter einer großen Kirchenfeier. Vom Erlös kauft Beethoven Bankobligationen, die er bis zu seinem Lebensende kaum angreifen muss. Seine Werke werden in ganz Europa verlegt. Öffentliche Anerkennung, künstlerische Triumphe, materielle Sicherheit, die Achtung der Kenner. Dennoch, in seinem letzten Lebensjahrzehnt ist Beethoven ein unglücklicher Mann. Er ist unverheiratet geblieben, trotz vieler Mädchen, trotz brausender Affären, meist mit Damen der Gesellschaft, trotz der unsterblichen Geliebten, an die er ekstatische Briefe im Werther-Stil geschrieben hat und über deren Identität die Gelehrten bis heute streiten. Am Ende scheitern alle diese Beziehungen. Beethoven schreibt in sein Tagebuch: Das Alleinleben ist wie Gift für dich in deinem gehörlosen Zustand. Dann stirbt im Jahr 1815 Beethovens Bruder. Er hinterlässt einen 9-jährigen Sohn, Karl. Ludwig van Beethoven wird sein Vormund. In jahrelangen quälenden Gerichtsverfahren erreicht er, dass man die Mutter von jeder Mitwirkung an der Erziehung ihres Sohnes ausschließt und ihm die volle Gewalt über sein Mündel zuspricht. Die Beziehung wird, wohl von beiden Seiten, zu einer Hassliebe. Karl wird den hochfliegenden Hoffnungen und Plänen seines Onkels nicht gerecht, versagt im Studium, unternimmt betrunken einen Selbstmordversuch. Der desolate Zustand endet erst im Jahr vor Beethovens Tod, als Karl zum Militär geht. Wie immer man das Verhältnis zwischen Onkel und Neffen beurteilen mag, und es gibt hierzu abenteuerliche Theorien, sicher ist, jahrelang leiden beide elend darunter. Es ist, als hätte Beethoven diese Zeit schon im Jahr 1801 vorausgeahnt, in den Tagen, als das nachlassende Gehör noch seine einzige Sorge war. Es wird Augenblicke meines Lebens geben, wo ich das unglücklichste Geschöpf Gottes sein werde. Nun sind diese Augenblicke da. Beethoven ist nicht viel mehr geblieben als die Gewissheit seiner künstlerischen Bedeutung, die Überzeugung, dass er der Welt etwas zu sagen hat. Und diese Überzeugung bestimmt jetzt, wie damals in seinen frühen Wiener Jahren, seine Haltung. Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht. Geht man zu weit, wenn man das musikalische Bild dieses Vorsatzes auch in Beethovens Werk zu hören glaubt? Beim Übergang vom 3. zum 4. Satz seiner 5. Sinfonie zum Beispiel? Beethovens letzte Monate sind eine schlimme Leidensgeschichte. Chronische Leberzirrhose und Pankreaserweiterung, verursacht durch eine ausgeprägte Neigung zum Wein. Diese Todesursache haben Medizinhistoriker anhand der Obduktionsprotokolle diagnostiziert. Im Alter von 56 Jahren stirbt Beethoven am 24. März 1827 während eines starken, unter gewaltigem Hagelschlag sich entladenden Gewitters, so berichtet Anton Schindler. Die Wiener sind erschüttert. 20.000 Menschen säumen den Leichenzug von Beethovens Wohnung bis zur Pfarrkirche in der Alstervorstadt. 8 Kapellmeister tragen den Sarg. Unter den 36 Fackelträgern sind Franz Schubert, Ferdinand Raimund und Franz Grillparzer. Der hält auch die Leichenrede am Eingangstor des Friedhofs, denn auf dem Friedhof herrscht Schweigegebot. Ein Künstler war er, aber auch ein Mensch. Weil er von der Welt sich abschloss, nannten sie ihn feindselig. Ach, wer sich hart weiß, der entflieht nicht. Er floh die Welt, weil er in dem ganzen Bereich seines liebenden Gemütes keine Waffe fand, sich ihr zu widersetzen. Kein Lebendiger tritt in die Hallen der Unsterblichkeit ein. Der Leib muss fallen, dann erst öffnen sich die Pforten. Den ihr betrauert, er steht von nun an unter den Großen aller Zeiten. Unantastbar, für immer.